Zum Tag der Sonne legten am 6. April die Mitarbeiter für Kultur- und Freundschaftsbeziehungen der ausländischen Botschaften in der DVRK einen Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae einen Blumenkorb nieder und verneigten sich davor.